Good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back with this beautiful practical instruction that we can learn so much from. Wir sind zurück mit dieser schönen praktischen Anweisung, von der wir so viel lernen können. So look, after he said that those people have to approve, whoever is trustworthy to take the money there. Nachdem er sagt, dass diese Leute bestätigen müssen, wer vertrauenswürdig ist, um das Geld dorthin zu bringen. Look what he says in verse 4. Schau, was er in Vers 4 sagt. If it seems advisable for me to accompany them, wenn es mir sinnvoll erscheint, sie zu begleiten, I'll be glad to have them travel with me. Werde ich mich freuen, wenn sie mit mir reisen. So look. Schau. He's not insisting, he's not forcing, he's simply saying, if it's advisable, we'll go together. Er besteht nicht darauf, er zwingt nicht auf, er sagt einfach, wenn es ratsam ist, werden wir zusammen gehen. So it's so beautiful how such a man of such great authority leads with such gentleness. Es ist so schön, wie ein Mann mit so großer Autorität mit solcher Sanftheit leitet. So how I see Paul, ich sehe Paulus, as an incredible fatherly figure, als eine wunderbare väterliche Figur, walks in an apostolic authority that he has no doubt about, der sich in apostolischer Autorität bewegt, an der er nicht zweifelt, yet he understands there is no control within the church. Aber der weiß, dass es keine Kontrolle innerhalb der Gemeinde gibt. So he's basically saying, guys, if you think it's good, let's all go together. If not, but you choose. Im Grunde sagt er, Leute, wenn ihr es für gut haltet, lasst uns alle zusammengehen. Wenn nicht, dann nicht, aber ihr entscheidet. Verse 5. Vers 5. I plan to be traveling through Macedonia. Ich habe vor, durch Mazedonien zu reisen. And afterwards I will visit you. Danach werde ich euch besuchen. We read these things so easy. Wir lesen diese Dinge so leicht. I remember. Ich erinnere mich, that within 2 days I was in 3 continents. Dass ich innerhalb von 2 Tagen auf 3 Kontinenten war. I was in Asia. Ich war in Asien. I was in Europe. Ich war in Europa. I was in South America. Ich war in Südamerika. All that within 2 days. Alles innerhalb von 2 Tagen. Today, that's possible. Heutzutage ist es möglich. Not advisable, but possible. Nicht empfehlenswert, aber möglich. But in those days with Paul, he didn't get on a plane and said, guys, I'm going to be there right away. Aber zu Zeiten von Paulus stieg er nicht in ein Flugzeug und sagte, Leute, ich werde gleich da sein. So when he wrote the letter, it could take a long time until Paul actually showed up. Als er den Brief schrieb, konnte es lange dauern, bis Paulus tatsächlich ankam. And he's telling them what his travel plans are regarding being with them. Er teilt ihnen mit, wie seine Reisepläne aussahen, um bei ihnen zu sein. And then he told them, and perhaps I will stay there for a while. Dann sagt er ihnen, und vielleicht bleibe ich eine Weile dort. Or even spend the winter with you. Oder verbringe sogar den Winter bei euch. So we don't know what motivated Paul to do that. Wir wissen nicht, was Paulus dazu bewogen hat. But most likely, knowing the Apostle Paul, he had several things in mind. Aber wie wir den Apostel Paulus kennen, hatte er wahrscheinlich mehrere Dinge im Sinn. Well, for sure, one thing he had in mind is to make the money thing work out properly. Sicher hatte er im Sinn, dafür zu sorgen, dass die Sache mit dem Geld klappt. But we know that whenever Paul planted churches and got people saved, aber wir wissen, dass Paulus, wann immer er Gemeinden gründete und Menschen errettete, there was always a thing that was very deep in his heart. Er immer eine Sache tief in seinem Herzen trug. Not only to start a church and then let the church go and then he's out of there. Es ging ihm nicht nur darum, eine Gemeinde zu gründen und sie dann wieder zu verlassen. Although he did that. Obwohl er das tat. Apart from Ephesus, he didn't stay at any single church he planted for a long period of time. Abgesehen von Ephesus blieb er in keiner einzigen Gemeinde, die er gründete, über einen längeren Zeitraum. Historically speaking, he stayed to up about 6 months. Historisch gesehen blieb er bis zu 6 Monate. But he always had this deep desire to go back and strengthen the brethren. Aber er hatte immer das tiefe Bedürfnis, zurückzukehren und die Brüder zu stärken. He wanted to make sure that they followed Jesus well. Er wollte sicherstellen, dass sie Jesus gut nachfolgen. He wanted to make sure that things are in proper order. Er wollte sich vergewissern, dass die Dinge in Ordnung waren. And obviously he wanted to stay a while there to make sure that everything goes well. Anscheinend wollte er eine Weile dort bleiben, um sicherzustellen, dass alles gut läuft. Isn't that the heart of a father? Ist das nicht das Herz eines Vaters? He didn't come by for a quick visit. Hey, I'm going to preach 3 sermons and I'm going to get out of there. Er kam nicht für einen kurzen Besuch vorbei. Ich werde 3 Predigten halten und dann verschwinde ich wieder. I want to be there. I want to be present. I want to be accessible. Er wollte da sein. Er wollte präsent sein. Er wollte erreichbar sein. I'm even going to spend months there. Er wollte sogar Monate dort verbringen. I have personally struggled. Ich persönlich habe mich immer schwer getan. With any leadership style that's not accessible. Mit einem Führungsstil, der nicht zugänglich war. I've always found it very difficult. Ich fand das immer sehr schwer. When I was in Bible school in 82 and 83. Als ich 82 und 83 auf der Bibelschule war. I had a subject that was called pastoral theology. Hatte ich ein Fach, das Pastoraltheologie hieß. And my Bible school teacher was the pastor of the largest and most famous church in Great Britain. Mein Bibelschullehrer war der Pastor der größten und bekanntesten Gemeinde Großbritanniens. It was called Kensington Temple. Sie hieß Kensington Temple. I think it's still around. Ich glaube, die gibt es immer noch. I remember, you know, the pastor was a very kind of famous man in the Christian world. Ich erinnere mich, dass der Pastor ein sehr bekannter Mann in der christlichen Welt war. And I remember that he taught us in pastoral theology. Ich erinnere mich, dass uns in Pastoraltheologie etwas lehrte. Something that I actually started an argument with him and I was only 20. Worüber ich tatsächlich einen Streit mit ihm anfing und ich war erst 20. He said, a pastor must never be too accessible for the people. Er sagte, dass ein Pastor niemals zu zugänglich für die Menschen sein dürfe. He said, don't let people get too close to you. Er sagte, lasst die Leute nicht zu nahe an euch herankommen. Because you will lose your authority over their lives when they see who you really are. Denn ihr werdet eure Autorität über ihr Leben verlieren, wenn sie sehen, wer ihr wirklich seid. I remember I said, but this is wrong. Ich erinnere mich, dass ich sagte, aber das ist falsch. This is not how Jesus told us to live life. Das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus uns sagte, dass wir das Leben leben sollen. Jesus told us to live differently. Jesus sagte uns, wir sollten anders leben. He was accessible to the disciples and to all the people. Er war zugänglich für die Jünger und für alle Menschen. I remember, he simply rebuked me by saying, you are still young, you will learn the hard way. Ich erinnere mich, dass mich einfach zurechtwies, indem sagte, du bist noch jung, du wirst es auf die harte Tour lernen. See, Paul was accessible. Paulus war greifbar. He told them, I'm going to stay for a while right there with you. Er sagte ihnen, ich werde eine Weile hier bei euch bleiben. And this is how Christian leadership needs to be. Genauso muss christliche Leiterschaft sein. See you tomorrow. Bis morgen.